Lege dich mit dem Rücken auf eine Matte oder eine dicke Decke. Vielleicht magst du den Kopf mit einer Unterlage unterstützen. Lass die Füße auseinanderfallen und strecke die Arme neben dir aus. Schließe die Augen, wenn es dir angenehm ist. Erlaube dir, ganz hier in dieser Position anzukommen. Es gibt jetzt nichts zu tun und nichts zu erreichen. Beobachte deinen Atem, wie sich der Bauch hebt und senkt, ganz von selbst, ohne etwas dazu zu tun. Wenn Gedanken kommen, dann bring die Aufmerksamkeit sanft zurück zum Atem. Auch während der Übung kann der Atem ein Anker sein, zu dem du immer wieder zurückkehren kannst oder mit dem du auch in schmerzhafte Bereiche hineinatmen kannst, wenn das in dem Moment hilfreich ist. Nimm die Auflagefläche deines Körpers auf dem Boden wahr. Die Rückseite der Beine, den Rücken, das Gesäß, die Schultern, den Kopf. Und dann bring die Aufmerksamkeit in den großen Zeh des linken Fußes. Beobachte, was es hier zu spüren gibt. Vielleicht Kühle oder Wärme, Kribbeln oder die Berührung der Zehen aneinander. Vielleicht spürst du auch nichts. Das ist auch in Ordnung. Offen sein für das, was da ist. Wandere mit der Aufmerksamkeit weiter zum kleinen Zeh und zu den Zehen dazwischen. Jetzt die Fußsohle. Die Ferse. Vielleicht ist die Auflage der Ferse auf dem Boden zu spüren. Dann weiter zum Fußrücken und den ganzen Fuß in die Aufmerksamkeit nehmen. Alle Empfindungen des linken Fußes. Weiter ins Fußgelenk. Und weiter hochwandern mit der Aufmerksamkeit in den Unterschenkel. Möglicherweise ist die Auflagefläche der Wade auf dem Boden zu spüren oder die Berührung der Kleidung auf der Haut. Und weiter hoch zum linken Knie. Und wenn du merkst, dass Gedanken oder Gefühle auftauchen, dann nimm sie wahr und kehre sanft zu deinen Körperempfindungen zurück. Da ist das Knie. Aufmerksamkeit weiter in den Oberschenkel wandern lassen und alle Empfindungen hier wahrnehmen. Dann vom Oberschenkel durch die linke Hüfte zur rechten Hüfte und durch das rechte Bein runter zum großen Zeh des rechten Fußes. Alle Empfindungen im großen Zeh wahrnehmen. Und die Empfindungen im kleinen Zeh. Und in den Zehen dazwischen. Jetzt die Fußsohle. Die Ferse. Der Fußrücken. Dann den ganzen rechten Fuß in die Aufmerksamkeit nehmen, mit allen Empfindungen, die hier auftauchen. Weiter hoch ins Fußgelenk. Wenn die Aufmerksamkeit auf Wanderschaft geht, dann sanft wieder zurückkommen zum Fußgelenk. Mit der Aufmerksamkeit weiter hochwandern in den rechten Unterschenkel. Und weiter in das rechte Knie. Da ist das Knie. Dann weiter hochwandern mit der Aufmerksamkeit in den Oberschenkel. Und in die rechte Hüfte. Von dort ins Becken wandern und das gesamte Becken in die Aufmerksamkeit nehmen. Und das Gesäß. Vielleicht ist die Schwere zu spüren, mit der das Gesäß auf dem Boden liegt. Dann die Aufmerksamkeit in den Bauch lenken, in den unteren Bauch. alle Empfindungen hier wahrnehmen. Vielleicht sind Hunger oder ein Völlegefühl zu spüren. Vielleicht Darmgeräusche wahrzunehmen. Einfach alles wahrnehmen, ohne das Wahrgenommene zu bewerten. Dann die Aufmerksamkeit beim Bauchnabel versammeln und durch den Bauchnabel in den unteren Rücken wandern lassen. Vielleicht tauchen auch unangenehme Empfindungen auf, wie Schmerz. Dann kannst du auch den Schmerz wahrnehmen und vielleicht, wenn es dir hilfreich erscheint, ein paar bewusste Atemzüge in die Stelle hineinlenken. Dann die Aufmerksamkeit wieder beim unteren Rücken versammeln und die Empfindungen ziehen lassen. Weiter über die Wirbelsäule nach oben wandern in den oberen Rücken und hier die Schulterblätter wahrnehmen. Und den Bereich zwischen den Schulterblättern. Dann den gesamten Rücken in seiner ganzen Länge in die Aufmerksamkeit nehmen. Und jetzt über die Rippenbögen vom Rücken in den Brustkorb wandern und alle Empfindungen im Brustkorb wahrnehmen. Vielleicht spürst du ein Gefühl von Weite oder von Enge. Vielleicht die Bewegung, die der Atem verursacht. Im Brustkorb schlägt auch das Herz. Und möglicherweise tauchen Gefühle auf. Das ist völlig normal und in Ordnung. Wenn es etwas auftaucht, nimm es kurz wahr. Und richte dann deine Aufmerksamkeit wieder auf die Empfindungen. Da ist dein Brustkorb mit dem Herzen. Vom Brustkorb weiter hochwandern in die Schultern und über beide Arme die Aufmerksamkeit in die Finger der beiden Hände bringen und hier in die Daumen. Vom Daumen zum Zeigefinger und weiter zum Mittelfinger. Dann zum Ringfinger und zum kleinen Finger. Nun die Handinnenflächen in die Aufmerksamkeit nehmen und beide Handrücken und die Handgelenke. Beide Hände mit den Handgelenken spüren. Dann weiter wandern über die Unterarme in die Ellenbögen. Die Oberarme. Von da weiter in die Schultern und die Schultergelenke und tief in die Schultergelenke hineinspüren. Die Aufmerksamkeit von den Schultern in den Nacken wandern lassen. Manchmal spürt man hier Verspannungen. Dann hilft vielleicht auch hier die Vorstellung, dorthin einzuatmen und mit der Ausatmung alle Anspannung aus dieser Region herausfließen zu lassen. Vom Nacken um den Hals herum zur Kehle wandern. Den Hals weiter hoch in den Kiefer und in die Kiefergelenke. Dann den Kiefer entlang wandern zum Mund. Und die Lippen wahrnehmen. Und im Mund die Zunge. Und von da weiter nach oben wandern zur Nase. Und die Außen- und Innenseite der Nase wahrnehmen. Vielleicht die Empfindungen, die der Atem hier verursacht. Und über den Nasenrücken zu den Augen. Die Augenlider und das Innere des Auges. Und die Stelle zwischen den Augenbrauen, wo auch oft Spannung festgehalten wird. Die Stirn. Die Schläfen. Und von da weiter zur Schädeldecke und der Kopfhaut. Alle Empfindungen in diesem Moment wahrnehmen. Dann zum Scheitel des Kopfes kommen. Und im Rhythmus der eigenen Atmung vom Scheitel zur Sohle und von der Sohle zum Scheitel durch den Körper gehen und den ganzen Körper als Ganzes wahrnehmen. So wie er hier liegt, vielleicht in Ruhe oder Unruhe oder Langeweile oder Entspanntheit. So ruhig wie eben jetzt in diesem Moment möglich. Und bereite dich langsam auf das Ende dieser Übung vor. Vielleicht fängst du mit kleinen Bewegungen der Füße und Hände an. Und wenn du soweit bist, dann kannst du langsam die Augen öffnen.